ihr schwachen, dummen Tröpfe, was soll das resonieren? Strengt etwas an die Köpfe, dann werdet ihr's kapieren. Ja, was noch leisten soll, spricht man Exzellenz toll. Könnt ihr es nicht erraten? Frau Käthe war viel schlimmer, doch unter seinem Ejoch wird bald sie Mores lernen. Auf groben Glotz ein grober Keil. So wird es allen, allen Frauen zu heil, die sich nicht wollen fügen. So wird es allen Frauen zu heil, die sich nicht wollen fügen. Seht, er kommt jetzt mucksig nicht. Und flieht, wenn nur sein Auge spricht. Trotz der Moment jetzt mucksig nicht. Und flieht, wenn nur sein Auge spricht. Mein liebes Weibchen, komm, wir wollen essen. Gewaltigen Hunger hab ich, setz dich nieder. Verwünschtes Pack, ihr habt den Wein vergessen. Corpo di Bacco, tut mir das nicht wieder. Was kommt ihr? Wollt ihr gar nicht mehr erwachen? Erwartet nur, ich will euch Beine machen. Die faule Schlinge, mir wird so kalt. Und ich in Wut, solch ein Gering vergeht. Erwünschte Tage, Liebe, sind sie alle, alle, alle. Doch künftig soll es anders gehen. Isst, Mädchen, lass dir schmecken. Tod und Teufel, die Suppe ist versalzen. Nein, doch nein, sie mundet mir vortrefflich. Auf der Stelle hinaus damit, sie kann nicht schlechter sein. Trink, Mädchen, trink, doch halt, was ich wieder. Der Becher meiner Frau ist nicht gespielt. Ist ja rein. Was rein? Durch alle Glieder zu ärgern mir, wie ich ihn nie gefühlt. Nicht durch Geschurken schafft mir auf der Stelle den großen Goldpokal herbei. Nun wollt ihr, sonst pack ich euch mein Felle, zerstampf euch wahrlich noch zu Brei. Jetzt ist genug, du musst dein Zürnen stillen. Pfui, schäme dich, die Ursache ist so klein. Bist du bei Trost, hier geht's nach meinem Willen. Doch ist nicht schön, gleich so in Wut zu sein. So ist's nicht schön, es freut mich, das zu hören. Doch schön zu sein, sind ja die Frauen da, drum soll mich deine Bitte gar nicht stören. Wo bleibt der Goldpokal, Donner und Doria? Ihr gnädiger Herr, er sagt dir, dass ich gnädig. Ich wünsch es doch, hart widersprichst du mir. Das ist zu arg. Geld, Geld, das Fleisch ist fädig und gehört dazu. Das ist zu arg. Es ist zwar so schlechtes Zeug auf meinem Tisch zu sehen. Fort mit dem Bettel, besser Flaschentäler. Oh, kümmert gar nicht, ich mein Flehen. Was kummer, all der Kram taugt keinen Heller. Und Braten ohnehin hast nicht für Leute, die so wie wir beinahe cholerisch sind. Gebt in den Wunden, er sei ihre Beute. Und jetzt adieu für einmal, liebes Kind. Thank you. stirbtes kühnen Mutes letzter Schimpfen in dem Orkane seines Zorns dahin. Singt Weibes Waffen durch Stroh mein Stolz, wie bin ich jetzt so weich und hasse ich ihn? Oh nein, welch Wort ihn hassen? Sonst muss in seinem Zimmer großen Herrin steht ein Schneider, bittet, ob wir ihn wollt sehen, hat die schönsten Damenkleider. Ach, ich bitt euch, lasst ihn gehen. Doch er ist vom Herrn bestellt, dass ihr kauft, was euch gefällt. Nun, so rufet mir den Schneider. Kommt herein, zeigt eure Kleider. Ich sei Schneider aus Paris, hab ich gute, schöne Ware, hab fast Kleider, feine Chemies, bitte klingt ganz wunderbar. Niemand so wie ich verkauft, ob wie billig, ob wie gut. Ob wie billig, ob wie gut, wenn sie bis nach Moskau laufen, nix so schöne bin den Tod. Weibchen kauft sich Kleider, das ist recht. Ja, sieh nur dies artige Häubchen. Was die Spinne weggeflecht, fort damit aus meinen Augen. Ist es möglich, hör ich recht? Nein, wahrhaftig ist so schlecht. Für ne Bettlerin mag's taugen, für ne Bettlerin mag's taugen. Wie ne Walnussschale klein, wie ne Muschel ist gestaltet, soll's ne Kindermütze sein. Was ihr Herr noch davon haltet, was ihr Herr noch davon haltet. Reizetindig dieses Nein, liebes sanftes Teufel, das ist wahrlich viel zu schlecht. Dies wundervolle Heuchel, sonst dieser Herr zu schlecht. Nein, mein liebes Seides, Peter Schneider, komm mal her, du Nadelheld. Da du missgeschaffene Haube samt den Kleidern liegt im Staube, dass mein Käthchen meine Taube nur als Geiz hat mich nicht glaube. Nein, sie reut sich aber nicht auf. Nein, du, Herr, halt es nicht. Da liegt all das Brand im Staube. Das ist ein Busser, das ist schlecht. Schneider, tu dich nicht erhitzen. Ach, zu spät, oh Gott, ich schwitze. Muss er nicht, sonst geht's dir schlecht. Das ist ein Boshaft, das ist schlecht. Das ist ein Boshaft, das ist ein Boshaft, das ist schlecht. Peter Bursche, lass die Kleider. Wir bezahlen volle Wehr. Du verdammter Lumpke Schneider, kennst mich nicht für ehrenwert. Nimm den Beutel voll Zechinen, aber packe dich sogleich. Liebes Käthe, lustige Mienen, könnt ich jemals mehr verdienen? Weine nicht, sei nicht so weit. Ach, der Mühle wird und weit. Ja, ich geh ja zu dir, ich geh immer mehr. Liebes Käthe, so gleich, ich geh immer mehr. Überschwänglich Glück, oh frohes Ziel! Wir ist verwandelt ganz und gar. Wahrhaftig, ja, das sieht ja grad so aus, als wäret ihr ein glücklich Paar. Das sind wir auch. Ja, lieber Vater, liebe Schwester, oh, welche Freude! Liebe Herr, dass ihr gekommen, danke ich euch. Verzeiht Gewesnes, seid mir wieder gut. Von Herzen gerne, zumal ich jetzt ein Schwager bin. Da aller guten Dinge drei sind, sieh hier das dritte Paar. Der laute Schlag auf meinem Kopf, der hat mich aufgeklärt. Erhörung fand ich nun anderswo. Nun sag mir doch, wie es gelang, mein Stolz.